Marshall Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und oberster Befehlshaber der koreanischen Volksarmee, leitete den Kampfflugkunstwettbewerb der leitenden Funktionäre der Luft- und Luftabwehrstreitkräfte der koreanischen Volksarmee 2016 an. Fang Byung-so und weitere führende Kader der koreanischen Volksarmee begrüßten auf dem Flugplatz den Genossen Kim Jong-un. Die Funktionäre des Setka der Partei der Arbeit Koreas und die Offiziere und Soldaten der Volksarmee sahen sich den Wettbewerb an. Die Erinformation der Land-, See-, Luft- und Luftabwehrstreitkräfte der koreanischen Volksarmee sowie der Roten Arbeiter- und Bauernwehr war angetreten. Unter dem Klang des Begrüßungsliedes erschien Kim Jong-un um 9 Uhr zusammen mit Genossen Lee Sol-ju auf dem Flugplatz. Der Kommandeur der Erdinformation der Land-, See-, Luft- und Luftabwehrstreitkräfte der koreanischen Volksarmee sowie der Roten Arbeiter- und Bauernwehr erstattete dem Genossen Kim Jong-un den Empfangsbericht. Kim Jong-un schritt der Erdinformation der Land-, See-, Luft- und Luftabwehrstreitkräfte der koreanischen Volksarmee sowie der Roten Arbeiter- und Bauernwehr ab. Getragen vom einmütigen Treuergebenheit aller Offiziere und Soldaten der Volksarmee überreichten die Kampfflieger der Luft- und Luftabwehrstreitkräfte der koreanischen Volksarmee den Genossen Kim Jong-un Blumensträuße. Der Kommandeur der Luft- und Luftabwehrstreitkräfte der koreanischen Volksarmee hielt eine Eröffnungsrede. Er unterstrich, der Kampfflugkunstwettbewerb der leitenden Funktionäre der Luft- und Luftabwehrstreitkräfte der koreanischen Volksarmee 2016 sei ein bedeutsamer Flugübungswettbewerb, der alle leitenden Funktionäre und Flieger zu unbesiegbaren universalen Fliegern, die vollkommene Kampffähigkeit, Führungsfähigkeit und hohe Flugkunst besitzen, zuverlässig heranbildet und den heftigen Drang nach Übung, Kampf und Wettbewerb von Offizieren und Soldaten der ganzen Armee, die sich zur kämpferischen und politischen Ausbildung im neuen Jahr erhoben haben, weiter verstärkt. Er sei fest überzeugt davon, dass alle leitenden Funktionäre und Flieger der Luftwaffe durch diesen Wettbewerb den kämpferischen Geist der beispiellos tapferen Kim Jong-un Fliegereinheit restlos vor aller Welt demonstrieren und zur Vollendung der Kampfbereitschaft für die Wiedervereinigung des Vaterlandes aktiv beitragen werden. Dann erklärte den Kampfflugkunstwettbewerb der leitenden Funktionäre der Luft- und Luftabwehrstreitkräfte der koreanischen Volksarmee 2016 für eröffnet. Kim Jong-un erteilte den leitenden Funktionären und Kampffliegern, die vor der Beobachtungsstelle der Tribüne angetreten waren, den Befehl zum Start. Kim Jong-un beobachtete den harten und begeisterten Wettbewerb der leitenden Funktionäre und Kampfflieger und war sehr zufrieden mit ihrer hohen Flugkunst. Er betonte, dass alle Flieger gut vorbereitet werden sollten, sodass sie trotz der ungünstigen Bedingungen den Kampfauftrag ausgezeichnet erfüllen können. Alle leitenden Funktionäre und Kampfflieger der Luft- und Luftabwehrstreitkräfte sollen basierend auf dem Erfolg und Erfahrungen aus diesem Wettbewerb künftig im heftigen Feuer der Übung von Paektusan die Qualität der Übung ständig erhöhen und die Flugübung normalisieren und zu einem Lebensgesetz und zu alltäglichen Angelegenheiten machen. Er fuhr fort, die leitenden Funktionäre und Kampfflieger der Luftwaffe sollen unter der Losung »Wir warten nur auf den Befehl der Partei zum Start« trainieren und trainieren. Und wenn einmal der Befehl zur letzten Offensive erteilt wird, sollen sie mit einem Schlag in die Luft steigen und die aggressiven Stützpunkte erbarmungslos in Schutt und Asche legen und den Truppen der Volksarmee, die nach Süden vorrücken, den breiten Weg zum Angriff eröffnen. Auf dem Wettbewerb gab es Preisverleihung. Fang Byung-so, Leiter der politischen Hauptverwaltung der koreanischen Volksarmee, machte die Rangliste des Wettbewerbs bekannt. Der Generalstabschef der koreanischen Volksarmee, Lee Myung-su, verlieh den ausgezeichneten Einheiten und Fliegern die Pokale, Medaillen und Preisurkunden. Kim Jong-un gratulierte herzlich den leitenden Funktionären und Kampffliegern, die beim Wettbewerb den ersten Platz belegt hatten, und ließ sich zusammen mit ihnen zum Andenken fotografieren.